Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Sunday, Sunday. They have no scruples. They're corrupt and immoral. Willkommen zum Sunday Service. Hier gab es gerade eben einen Song von Big Skies zu hören, von deren Album Never Going Home, der Song Right Away. Heute gibt es nicht wirklich viel Neumusik, aber stattdessen trotzdem einige Sachen, die hier bisher noch nicht gelaufen sind in der Sendung, einfach weil ich nicht dazu gekommen bin, die Platten zu hören oder einfach weil die Sendezeit nicht ausreichte. So zum Beispiel gibt es Neues von Burn Treatman. Ich habe The Drink dabei, einer spannenden Band aus England. Dann gibt es zwei alte Damen, Vashti die Bungee und auch Linda Perhex. Beide sind Singer-Songwriterin aus den 60ern und haben neue Platten veröffentlicht. Und hier geht's weiter mit Musée Mécanique. Offer a new and open. Musée Mécanique kommen aus den USA und machen ganz klassischen Folk-Pop mit schmissigen Mariachi-Trompeter mit dabei. Eben gerade hörten wir ihren Song The Open Sea vom neuesten Album, welches da heißt From Shores of Sleep. Die nächste Band kommt aus Berlin. Jason and Theodore heißen die beiden Damen, die mit wirklichen Namen eigentlich, Sonja und Dorothee heißen. Haben eine Platte aufgenommen namens Life Under Palm Trees, war letzte Woche hier Album der Woche auch in der Sendung. Und davon nochmal ein Song, der heißt Tied Hair. Das waren Jason and Theodore alias Sonja Deffen und Dorothee Lessing aus Berlin. Die haben für die Namensgebung ihres Projektes die Silben ihrer Vornamen neu zusammengesetzt und da kommen dann Jason and Theodore raus. Die machen auf ihrem Debütalbum Life Under Palm Trees sehr minimalistische Popmusik abseits des Chorstrophe-Chorschemas und haben dafür stattdessen eine Liebe für Field Recordings und Raum für andere Zwischentöne. Sehr schön gemacht, mich sehr an die frühen Coco Rosie ohne deren Entrücktheit und deshalb irgendwie auch ganz bodenständig. Wir hörten den Song Tied Hair und auch die nächsten Jungs haben es irgendwie mit der Frisur Perfect Hair. Hier kommen Exit Averse. Trace war der Song Perfect Hair von Exit Verse. Hinter dieser Band verbirgt sich, ich habe zuletzt an der Stimme auch rausgehört, Jeff Farina. Der hat früher mal in den 90er Jahren mit der Band Karate ziemlich große Erfolge gehabt. Eine der besten Bands aller 90er Jahre. 93 von Jeff Farina in Boston gegründet, war ihre Musik eine eigenartige, aber auch einzigartige Fusion aus klassischem Rock und Post-Rock, der sehr viel von Blues und auch Jazz beeinflusst wurde. Trotzdem konnten sich viele Indie-Fans trotz dieser Referenzen auch für Karate begeistern. Die drei Mitstreiter hatten alle so eine Punk- und DIY-Vergangenheit und die in die Musik natürlich auch noch mit einfloss. Karate lösten sich dann auf 2005. Jeff Farina machte mit den Secret Stars und mit den Glory Tellers weiterhin Musik, allerdings in seichteren Fahrwassern. Und jetzt gibt es mit Exit Verse das neueste Projekt und dem, das kommt auch Karate irgendwie am nächsten. Neben Jeff Farina sind dabei John Duggan, der früher bei Chisel und auch bei Edsel mitgewirkt hat, und Peter Croak, den man kennt von den Tight Phantoms und auch von Brokeback. Ja, Exit Verse, auch das Album hier von dieser wirklich tollen neuen Band. Ich hoffe, das ist nicht nur so ein Nebenprojekt, wo mit einer Platte noch wieder Schluss ist, sondern dass da mehrere Sachen kommen werden. Die nächste Künstlerin macht seichten Folk-Pop im Stile der 60er Jahre, heißt Allison Callery, und hier kommt ihr Song My Carolina. Meet me, midnight, so stiff can light now, slip inside, now I'm on fire, driving down your highway. Bring me sweet tea, cigarette, let me forget more, and I'd stand by your bed. Oh, my Carolina, what you done to me? Oh, my Carolina, what you done to me forever? Now I hear the rambling rose, and I'll climb the highest fence to thrust my faith, my love, myself, my world. Bloom outside your window. No consequence to me if you're making me happy. No consequence to me if you're bringing me misery. Oh, my Carolina. Oh, my Carolina. Oh, my Carolina. See what you do. Das war der Song My Carolina von Allison Callery. Die kommt meines Erachtens aus den USA und hat hier mit Mumblin' Sue bereits ihre fünfte Platte veröffentlicht. Typischer 60er-Jahre-Folk, wer solche Retro-Sounds mag, für den ist diese Platte sicherlich ganz, ganz großes Kino. Der nächste Herr, das ist Peter Thistle, der sich einfach nur Thistle nennt, wenn er Musik macht. Er kommt aus Schweden, macht auch eigentlich klassisches Songwriting. Und auf seinem Album I klingt er manchmal sehr nach Load zum Beispiel und anderen Konsorten aus dieser Slowcore-Ecke. My love, I'm worried, there's no comfort in your words. You tell me that you love me, you tell me that you are not sure. Then you travel into some distant world. I don't know where it is. Somewhere up in the ceiling. Tell me, how are you feeling, boy? Won't you tell me, dear, 'cause something is a problem. And go for years over time. Is there something there? If you don't know what to fear, then ask me. Still something there. Somewhere between day and night, between time and age, we were talking like we were knowing, walking like we were going somewhere. Then you tell me that you're sorry, I don't know what for. What happens today, boy? Well, life and love goes on. Won't you tell me, dear, 'cause something is a problem. And go for years over time. If you don't know what to fear, then ask me. And go for years over time, is there still something there? Ist das noch Sadcore oder ist das schon Slowcore oder genau andersrum? Das war Peter Thizzle alias Thizzle mit dem Song Over Years Over Time. Diese Platte, wie auch die schon vorher gehörte von der Allison, wie hieß sie noch, Calorie, sind beide erschienen bei einem kleinen Vinyl-Only-Label aus Oberhausen namens Jellyfant. Die haben wirklich immer schöne Platten am Start. Garantiert keine Number-One-Chart-Topper, aber wirklich Platten, die eine hohe Halbwertszeit haben und die man sicherlich auch in ein, zwei Jahren noch hören dürfte. Und ja, wir haben noch einen Song von Peter Thizzle, alias Thizzle, wie gesagt, so nennt er sich als Künstler, von seinem Album I, ein weiterer zweiter Song, Towards the Warmth of Life. Yeah. spoke to me and provoked my band, and I broke into in the heat of her hand. Like a lioness or a coyote, had a pink beating heart in the balcony. I followed the finger to the creature's gate, up where the pitiful congregate. I thought there was a note I could not hear, so I floated to the whisper up against my ear. Afterwards I found my face in the trash, and really at the core of it, it wasn't so bad. Den Sunday Service, und das gerade eben war Jeff Tweedy, den man natürlich kennt von der Chicagoer Band Wilco. Der ist ab und zu auch mal solo aktiv und hat eine Platte ausgebracht namens Sukay Ray muss das Ganze heißen. Und das Besondere dabei ist, dass es unterstützt wird am Schlagzeug von seinem Sohn Spencer Tweedy, inzwischen auch schon 18 oder 20 Jahre jung, irgendwas um den Dreh. Und hat es ganz gut drauf, macht auch Musik und wird sicherlich irgendwann mal in die Fußstapfen seines Vaters treten. Das Ganze hier als Doppelalbum erschienen. Und ich muss wirklich sagen, da sind ein paar schöne Tracks drauf, aber dann 20 Songs am Stück sind dann vielleicht doch ein Tick zu viel, hätte man auch die besseren nehmen können und daraus eine runde, schöne Platte machen. Das wäre wahrscheinlich dann doch ein Tick besser gewesen. Obwohl für die ganzen Jeff Tweedy-Fans unter euch sicherlich ein Muss, auch diese anderen Sachen zu hören, die vielleicht nicht so unbedingt Single-A-Seiten tauglich sind. Noch ein Song von Jeff Tweedy von seinem Album Sukay Ray. Der heißt Nobody Dies Anymore. Sitting in a combed out room, watching the world to end. I won't say it's golden until you let me back in. Nobody says goodbye, but everybody goes home. We end the day sober, but to a depth you don't own. And I stand where I grew. Oh, I hated that too. When hell's about to blow in, I saddle up new. And I won't be long to find a broken backbone. Another ocean, all the any unknown. So I dance my shoe beneath the black balloon. I flip it at you for your trouble. So long, so soon. I'm going to where nobody dies anymore. But don't you think it's never over? Nobody dies anymore. Too bad you knock on a dark front door. Some things still change, but nobody dies, nobody dies, nobody dies. Every song that I know, you ask me, well, how so? It's strange I can't defend. I love how every song ends. Nobody dies anymore. Wir hörten Jeff Tweedy, der Song von seinem neuesten Album Suki Ray. Die nächste Platte wurde vor 30 Jahren aufgenommen, Anfang der 80er Jahre, und heißt Ex Futura Album. Und ja, daran beteiligt waren Veronique Vincent, damals Sängerin der Brüsseler Band The Honeymoon Killers, und zweiter im Bunde war Mark Hollander. Der gründete damals die Band Aksak Mabul und leitet seit 81 das belgische Label Cramp Disc. Und ja, die Platte wurde damals nicht fertiggestellt, warum auch immer, vielleicht weil es dann doch zu abstrakt war für die Popwelt damals. Jetzt 30 Jahre später wird die Platte endlich veröffentlicht und ja, Veronique Vincent und Aksak Mabul hören wir hier mit ihrem Song I'm Always Crying. I love a nectoplasm bread. nothing. I'm always crying. I'm always crying. I'm always crying. I'm always crying. I love Bermanto parachute. Like a parachute, not opening. A paratrooper makes me nothing. Who stands out when days rising? I'm always crying. I'm always crying. I'm always crying. I'm always crying. I cry when he says je t'aime, when he won't say je t'aime. Cry when he says you're too dumb, cry cause he's too dumb. Do do do do do do do do do do do. I'm always crying. I'm always crying. I'm systematic. I like a man not mean, not meaning to listen tenderly to me singing, evading and smiling, then falling asleep. Too bad if I'm lying. Wird dann noch ein bisschen geschluchzt ganz zum Schluss. I'm always crying. Das war Musikoriginal aus den 80ern. Hört sich auch genauso Sinti verliebt und Arti an, wie es damals in war. Veronique Vincent hörten wir zusammen mit Aksuk Mabul und der Song eben I'm always crying vom Album Ex Futur Album. So heißt das Ganze hier. Und wie gesagt, stammt aus den 80ern und wurde 30 Jahre später fertiggestellt. Auch der nächste Herr lässt sich Zeit mit seinen Songs. Strictly Wiggly nennt er sich, macht wundervolle Dub-Tunes und seine Debütsingle wurde vor 15 Jahren veröffentlicht und jetzt folgt das erste Album, ist ja auch nicht schlecht, ne? Volume 1 heißt es und darauf gibt es wundervolle Dub-Tunes. Victor Rice verbirgt sich hinter diesem Strictly Wiggly Projekt und er residiert in Sao Paulo. Hier kommt sein Song DG. We'll be right back. DG, das war ein Song von Strictly Wiggly. Da gibt es ganz viel Downtempo-Tunes drauf mit allen möglichen Effekten dabei, sei es Delay, sei es Echo, sei es Reverb, die da reingedreht werden und daraus werden dann schöne Dub-Songs gemacht. Ich finde es echt gut, das Ganze, muss ich sagen. Volume 1 heißt das Album hier von Strictly Wiggly alias Victor Rice und wir hören nochmal rein mit dem Song Major Wiggly. Gemacht das Ganze hier. Major Wiggly, ein schöner Dub-Song, einer von 14 insgesamt auf dem Album Volume 1 von Strictly Wiggly und noch nie vorher gehört diesen Namen. Hat ja auch nicht so viel gemacht. Wie gesagt, 15 Jahre lag zwischen dem ersten Single und diesem jetzigen Album, aber das Ganze schon ziemlich nett, muss ich wirklich sagen. Mehr Dub gibt's noch nachher mit Bernd Friedman in der letzten Stunde, aber erstmal hier noch ein bisschen Indie-Musik mit Wise Blood. Da steckt Natalie Mehring, die hat jetzt ihr zweites Album veröffentlicht namens The Innocence und davon hören wir den Song Ashes. Dream. sunset with a wind that smells of distances, wrapped in long painted gowns whose folds kingdoms of the night, the starkest.